Wir alle brauchen Geld. Wir brauchen es, um Essen und Kleidung zu kaufen, ein Dach über dem Kopf zu haben, uns mit Wasser und Medikamenten zu versorgen und so weiter. Doch sobald das reine Überleben gesichert ist und sich die Frage stellt, wie viel Geld wir benötigen, bricht die Hölle los. Wir plagen uns mit Schuldgefühlen, Vorurteilen und Horrorvorstellungen darüber herum, was der Besitz von Geld bedeutet und was die Leute von uns denken würden. Natürlich benötigt niemand von uns mehr als die lebensnotwendigen Dinge. Doch wenn es uns darum geht, in diesem Universum der Fülle unser bestes Selbst voll zur Entfaltung zu bringen, dann sieht das anders aus. Deshalb lesen Sie ja vermutlich dieses Buch, anstelle eines Ratgebers, wie man essbare Beeren von giftigen unterscheidet. Sie wollen nicht einfach nur überleben. Sie wollen, dass jeder Bereich Ihres Lebens floriert, auch die Finanzabteilung. Wohlhabend zu sein heißt, über genügend Ressourcen zu verfügen, dass man sich mit allem versorgen kann, was man benötigt und sich wünscht. Außerdem seine Gaben ausgiebig und uneingeschränkt mit der Welt zu teilen. Das verlangt psychischen, spirituellen, energetischen und materiellen Wohlstand. Sagen wir mal, Sie hätten ein eigenes Bekleidungsunternehmen. Zunächst einmal brauchen Sie Geld, um Räumlichkeiten für den kreativen Prozess anmieten zu können. Sie müssen Materialien, Herstellung, Lieferung, Löhne, Werbung und alle anderen Betriebsausgaben zahlen. Soweit ist es offensichtlich. Doch Sie müssen auch gesund, zufrieden und wohlauf sein, damit Sie gute Arbeit leisten und den Kunden die besten Produkte bieten können. Vielleicht müssen Sie an einem Ort leben und arbeiten, der Sie inspiriert. Sie müssen Mitarbeiter einstellen, damit Sie nicht alles alleine machen brauchen, nicht so erschöpft und ausgelaugt sind. Oder Dinge tun, die Sie glücklich machen. Reisen, Freunde zum Essen einladen, ins Fitnessstudio gehen, sich einen Hund zulegen, für jeden im Büro Clownsnasen kaufen. Vielleicht wollen Sie 20% Ihrer Einkünfte für Brunnenbauprojekte in Afrika spenden und mehr Personal einstellen, damit Sie sich ehrenamtlich engagieren können. Alles zählt. Das Gefühl, Sie hätten diese Dinge nicht verdient, ist im Endeffekt Betrug an der ganzen Welt. Ich meine wirklich all die Dinge, die dafür sorgen, dass Sie die zufriedenste und beste Version Ihrer selbst abrufen können. Das ist weder gierig noch zu viel verlangt. Vielmehr benötigen Sie die bestmögliche Unterstützung, damit Sie Ihre hohe Frequenz mit der Welt teilen können. Zeigen Sie Ihr bestes Ich. Tun Sie Ihr Bestes. Fordern Sie das Beste. Erwarten Sie das Beste, empfangen Sie das Beste und präsentieren Sie der Welt Ihr Bestes, damit auch wirklich jeder Ihr Bestes bekommt. Sehen Sie es so. Würden Sie sich lieber in einer Welt aufhalten, in der jeder glücklich ist und umsorgt wird und seine Höchstform anstrebt? Oder in einer, in der die Menschen in Furcht leben, sich schämen, knausern müssen und sich selbst bremsen? Was passiert in diesen Szenarien mit Ihrer Energie? Zu den besten Dingen, die Sie tun können, um die Welt zu verändern, gehört es, sich selbst zu verändern. Das Ganze funktioniert nach dem Graswurzelprinzip. Wenn Sie also Geld brauchen, um Ihr Leben zu verbessern, springen Sie endlich über Ihren Schatten. Besorgen Sie sich welches. Es geht hier schließlich nicht nur um Sie, verstanden? Um zu Geld zu kommen, müssen Sie sich vollständig darüber klar werden, was für ein Leben Sie glücklich machen würde. Seien Sie ehrlich. Welche Erfahrungen und Besitztümer würden Ihnen bei der Tätigkeit und dem Leben, die Sie anstreben, weiterhelfen? Sie sind damit zufrieden, ein einfaches Leben in einer Jurte zu führen, inmitten von Menschen, die Sie lieben? Sie wollen dort kleine Schnitzereien aus Rinderknochen gegen Lebensmittel eintauschen und damit gerade eben über die Runden kommen? Dann machen Sie das. Wenn Sie aber nur so tun, als wollten Sie gar nicht mehr als das, was Sie schon haben, und zwar, weil Sie es sich nicht leisten können, weil Sie sich schuldig fühlen oder anmaßend, dann sind Sie ein Waschlappen. Legen Sie fest, wie Ihre persönliche Version von Erfolg aussieht. Vergleichen Sie sich dabei bloß nicht mit anderen. Finden Sie heraus, was Ihre Version kostet, und dann machen Sie sich entschlossen ans Werk, das nötige Geld dafür zu manifestieren. vierte Regel für den selbstbewussten Umgang mit Geld: Erhöhen Sie Ihre Frequenz. Geld allein hat keinen Wert. Ein Hunderter, der auf einem Tisch liegt, ist ein Stück Papier. Erst die Energie rund um ihn herum verleiht ihm Bedeutung. Dieser eine Schein könnte von Ihrer Großmutter in eine Geburtstagskarte gesteckt worden sein. Sie könnten ihn Ihrer besten Freundin geklaut haben, als sie gerade nicht hinsah. Sie könnten ihn durch eine Tätigkeit verdient haben, die Ihnen großen Spaß macht oder die Sie verabscheuen. In jeder dieser Situationen ist die Energie rund ums Geld eine völlig andere. Alles hat immer nur den Wert, den wir ihm beimessen. In ähnlicher Weise strahlt auch der finanzielle Wert, den wir Gegenständen und Dienstleistungen zuweisen, eine bestimmte Energie aus. Jemand könnte ein T-Shirt für einen Zehner verkaufen, während eine andere Person in einem angesagten Laden für exakt das gleiche T-Shirt einen Tausender verlangt. Wie viel ist eine goldene Uhr wert? Wie viel ist eine kaputte Uhr wert, die einst Michael Jackson gehörte? Das ist alles nichts als Fantasie. Es geht nur darum, was wir uns selbst glauben machen. Wenn wir meinen, wir seien 10 Euro pro Stunde wert, strahlen wir die entsprechende Frequenz aus und werden auch entsprechende Kunden oder Tätigkeiten anziehen. Wenn wir meinen, wir seien 1.000 Euro pro Stunde wert, strahlen wir eine andere Frequenz aus und ziehen demzufolge andere Kunden oder Jobangebote an. Der Schlüsselbegriff hierzu heißt Glauben. Wenn Sie ein Hasenfuß sind, können Sie unmöglich mehr verlangen, als Sie glauben, wert zu sein. Sie dürfen dann nicht erwarten, dass Sie viel bekommen und Ihre Geschäfte florieren. Wenn Sie ein Rockstar sind, ist es ebenso unmöglich, weniger zu verlangen als den Wert, den Sie sich selbst beimessen. Um zu Wohlstand zu gelangen, müssen Sie sich energetisch an das Geld anpassen, das Sie manifestieren wollen. Sagen wir mal, drei Menschen üben den gleichen Beruf aus, etwa Chiropraktiker. Einer von ihnen verdient 50.000 im Jahr, der zweite 100.000 und der dritte 1 Million. Ist derjenige mit dem Millioneneinkommen so viel besser als der, der 50.000 kriegt? Und wie beziffert man überhaupt den Unterschied? Ist die Art und Weise, wie er die Rücken der Patienten bearbeitet, 950.000 Lappen pro Jahr mehr wert als die des anderen? Er mag fähiger oder erfahrener sein oder auch nicht. Ausschlaggebend ist letzten Endes nur, welchen Wert er sich selbst zuschreibt. Er arbeitet auf der 1-Million-Euro-Frequenz. Also verlangt er die auch. Und er bekommt sie. Geld ist der Austausch von Energie zwischen Menschen. Wenn Sie von einer bestimmten Frequenz aus Ihren Preis festsetzen oder eine Gehaltsforderung formulieren, dann ziehen Sie Kunden und Arbeitgeber an, die sich bereits auf dieser Frequenz befinden. Sie halten Ihnen keine Pistole an den Kopf. Sie sind nicht der Einzige, der diese Produkte und Dienstleistungen anbietet. Die Kunden könnten sich genauso gut für jemand anderen entscheiden, der sich auf einer anderen Frequenz befindet als Sie. Doch Sie wählen Sie aus. Und zu dem, was Sie anbieten, gehört der Austausch auf derselben Frequenz. Wenn Sie Ihre Frequenz aus Furcht senken, verringert das die Frequenz aller. Wenn es Ihnen wichtig ist, Menschen, die in großen Schwierigkeiten stecken, ihre Dienste kostenlos oder zu Tiefstpreisen anzubieten, können Sie einen Teil Ihrer Zeit für wohltätige Zwecke freihalten. Sie könnten eine Art Stipendienprogramm ins Leben rufen, Förderer finden, Zuschüsse beantragen oder sich eine andere Einkommensquelle suchen, die ihre Ausgaben abdeckt, während sie ohne Bezahlung arbeiten. Doch wenn sie sich zu Tode schuften und 8 Millionen Stunden arbeiten, um über die Runden zu kommen, weil ihre Schuldgefühle sie davon abhalten, den Preis zu verlangen, den sie wert sind, dann begeben sie sich freiwillig auf ein niedriges Niveau. Im Endeffekt helfen sie dann weniger Menschen, weil sie erschöpft, schlecht gelaunt und weniger produktiv sind. Auf welchem energetischen Level befinden Sie sich mit Ihrem Einkommen? Und wo wollen Sie hin?